Der Zeitung Revolution de Paris stand ein Motto voran. Die Großen erscheinen uns nur groß, weil wir auf den Knien liegen. Erheben wir uns. Am 14. Juli 1789 erhob sich das Volk von Paris und zwang den König, sich der Nationalversammlung und der neuen Stadtverwaltung von Paris zu ergeben. Die Nationalversammlung heißt inzwischen die Verfassunggebende. Alle Welt war begeistert. Die Revolution gemacht. Der britische Botschafter. Auf diese Weise hat sich die größte Revolution vollzogen, deren Gedächtnis die Geschichte bewahrt hat. Ein anderer, ich bin Zeuge der außerordentlichsten Revolution gewesen, die vielleicht jemals in der menschlichen Gesellschaft stattgefunden hat. Als stehe die Revolution an ihrem Ende, nicht an ihrem Anfang. Auch das wird gesehen. Dieser gestrige Kampftag bereitet die größte und vielleicht die glücklichste Umwälzung vor. Dieser Kampftag, diese Revolution, ist ein Werk des gemeinen Volkes gewesen. Vor allem der Arbeiter des Faubourg Saint-Antoine. Jener Teil der Bevölkerung von Paris, der nicht genug Steuern zahlte, um zu den Wahlen der Generalstände zugelassen zu sein. 700.000 von 800.000. Sie küren durch Zuruf den Astronomen Bailly zum Bürgermeister von Paris. Setzen eine neue Stadtverwaltung ein. Die Kommune. Sie machen Lafayette zum Befehlshaber der Nationalgarde. Sie gewinnen den Kampf von Nationalversammlung und Wählerschaft von Paris gegen den König und die Hofpartei. Der vierte Stand hebt den dritten Stand auf den Thron. Teuerung und Arbeitslosigkeit. Der Hochadel ist ins Exil gegangen. Das reiche Bürgertum zieht sich aus Paris zurück. Paris ist eine Stadt des Luxushandwerks. Arbeitslosigkeit und Teuerung nehmen zu. Man lässt das Volk an einigen seine verdiente Rache nehmen. Volksjustiz. Nicht lynchen, einen greifen und an den nächsten Baum oder die nächste Laterne hängen. Das machen sie mit Dieben, die sich in ihrer Erhebung mischen. Nimmt das Volk fröhliche Rache oder fröhlich Rache oder... Das fröhliche Volk nimmt Rache. Alles auf einmal sicher. Das Volk denkt nicht daran, sich das Amt von Richter oder Henker anzumaßen. Es spielt Richter und Henker zugleich, stellt die Welt auf den Kopf. Das sind Riten des Karneval. Karneval wird im 18. Jahrhundert noch anders begangen als heute. Da wurde die Welt in der Tat auf den Kopf gestellt. Die Sache ernst genommen, aber eben sehr fröhlich. Auf dem Land die Bauern und die Landarbeiter. Das Erregende der Ereignisse dringt nicht bis zu ihnen, aber sie hören Freiheit, und das heißt konkret, von allem, was sie bedrückt. Die Bauern nehmen es sehr wörtlich. Das Landvolk kannte eines aus eigener Erfahrung. Wenn die Macht des Staates weicht, kommen die Banden. Auf dem Land herrscht Panikstimmung, die große Furcht. La grande peur. Räuberhaufen geht das Gerücht rücken an, um die Ernte noch am grünen Halm abzumähen und die Gehöfte in Brand zu stecken. Aufgehetzt von den Aristokraten. Ein Bericht. Sonntagabend kam es zu ziemlich heftigen Auseinandersetzungen zwischen Wilddieben und Flurhütern. Einwohner der Gemeinde sahen aus der Ferne den Streit und meinten, übelgesinnter Leute ansichtig geworden zu sein, die im Begriff waren, ihre Äcker zu verwüsten. Sie läuteten die Stromglocke und trommelten alle Einwohner zusammen. Die benachbarten Gemeinden taten es ihnen gleich. Trafen andere Eilboten mit der Nachricht ein, bei ihnen wäre alles verwüstet. Keiner von ihnen hatte den Frevel mit eigenen Augen gesehen und sie teilten lediglich Gerüchte mit. In der Stadt beobachtete ich, welche Auswirkungen die Angst haben kann, sobald sie sich der Gemüter bemächtigt. Es waren nur noch Fliehende mit ihren Kindern, Heulende und ihre gesamte Habe wegschleppende Weiber zu sehen. Andere verrammelten ihre Haustüren, schlossen die Fensterläden und bereiteten sich vor, ebenfalls die Flucht zu ergreifen. Ich fand die gesamte Bürgerwehr unter Waffen vor, mit Gewehren, Äxten, Dreschflegeln, was sie hatten finden können. Wurde uns die Nachricht zugetragen, die 4000 Mann zählenden Landstreicher, Gerücht. Doch aufgrund der Nachricht, dass von Paris und Beauvais her anrückende Banden gesichtet worden seien, wurde erneut Alarm geschlagen. Bald erfuhr ich, dass dieser vermeintliche Feind Leute aus den benachbarten Gemeinden waren, die zu Hilfe eilten. Nicht überall im Land ist das so, aber im Norden und Nordwesten ja. Die Bauern, gezwungen sich zu organisieren, bilden Gemeindeausschüsse und Dorfmilizen. Dann merken sie, dass sie Schreckbildern aufgesessen sind und gehen zum Angriff über. Es sind lokale Aktionen. Die Bauern ziehen gegen die Schlösser und Abteien, denen sie bisher untertan waren, und verlangen die Herausgabe der Urkunden, auf die sich die Feudalrechte stützten. Sie werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Gelegentlich brennt auch ein Schloss und manchmal muss einer der Herren dran glauben. Die Bauern enteignen die mächtigen Grundbesitzer auf ihre Weise. Die Nationalversammlung überschlägt sich in der berühmten Nacht des 4. August. Adel und Klerus, einander übertrumpfend, geben Feudalrechte auf, die in der Praxis schon abgeschafft sind. Die Nationalversammlung stimmt 20 Gesetzen zu, in einer Nacht. Marat, einmal nicht als Kassandra, sondern analytisch, wenn es der Wohltätigkeitssinn war, der jene Opfer diktierte, dann hat er, wie man zugestehen muss, recht lange gewartet, bis er sich offenbarte. Erst angesichts des Flammenscheins ihrer brennenden Schlösser finden sie jene Seelengröße, auf das Vorrecht zu verzichten, die Männer in Fesseln zu halten, die ihre Freiheit mit der Waffe in der Hand erobert haben.